2 Peter chapter 1. Let's pray. Petrus 1. Father in heaven, we thank you tonight. Vater im Himmel, wir danken dir heute Abend. For your word. Für dein Wort. For your kingdom that's about to come. Für das Königreich, das kommen wird. For the world situation. Für die ganze Weltsituation. For our lives in Christ. Für unser Leben in Christus. And Father, we pray that tonight you would speak to us through your word. Und wir beten, Vater, dass du heute Abend durch dein Wort zu uns sprichst. And that you would encourage us, dass du uns ermutigst, convict us, überführst, and rebuke us if necessary, und zurechtweist, falls es notwendig ist. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, last week we had a lot of fun with 2 Peter chapter 1. So letzte Woche hatten wir eine ganze Menge Spaß mit 2. Petrus 1. If you looked at the website, you actually could see the picture of the Lone Ranger. Wenn ihr euch die Website ansieht, da könnt ihr dieses Bild des einsamen Cowboys sehen. And Sylvia Yanis found it. Karkanica found it. Und die Sylvia hat's gefunden. And it's there if you want to see it. So wenn ihr euch das ansehen wollt, könnt ihr das machen. It's the original. Das ist das Original. Last week we talked about being short-sighted. Letzte Woche haben wir davon gesprochen, dass wir kurzsichtig sind. And in verse 10, stumbling. Und im Vers 10 straucheln. But here it promises us in verse 10 that if you add these things to your life, you will never stumble. Aber in Vers 10 wird uns auch verheißen, wenn wir diese Dinge hinzufügen, dann werden wir niemals straucheln. And who wants to stumble in their Christian life? Und wer möchte schon straucheln in seinem christlichen Leben? And yet many people do. Aber dennoch, es passiert vielen. And because of that, our abundance will be limited as we enter the kingdom of God. Aber aus diesem Grund wird es uns auch nicht überreichlich gewährt werden, wenn wir in das Königreich Gottes eintreten. Because my ability not to stumble has everything to do with His grace. Weil meine Fähigkeit nicht zu stolpern hat alles eigentlich mit dem zu tun, dass er Gnade gibt. So let's go to verse 1 and go through verses 1 through 4. Also gehen wir zum Vers 1 und lesen wir mal von Vers 1 bis Vers 4 durch. These are probably four of the most powerful verses in the Bible. Diese vier Verse sind möglicherweise die kräftigsten, kraftvollsten Verse in der Bibel. And maybe it explains our Christian experience better than any other. Und vielleicht erklären sie unsere christlichen Erfahrungen besser als alle anderen. Vers 1. Simon Peter, a bondservant and apostle of Jesus Christ. Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi. To those who have received a faith of the same kind as ours. Denen, die einen gleich kostbaren Glauben mit uns empfangen haben. Now that means a lot right there. Da steht schon sehr viel. Because I don't have the same kind of faith as a Jehovah's Witness has. Ich habe nicht den gleichen Glauben wie ein Zeuge Jehovas. I don't have the same kind of faith like a Mormon has. Ich habe auch nicht den gleichen Glauben wie ein Mormone. Because of the next verse. Wegen des nächsten Verses. No, by the next part of this verse, because it says, by the righteousness of our God. Nämlich wegen dieses zweiten Teils in diesem Vers, wo es heißt, durch die Gerechtigkeit unseres Gottes and Savior Jesus Christ. Und Heilandes Jesus Christus. It doesn't say by my own righteousness. Das heißt nicht durch meine eigene Gerechtigkeit and through my accuser Jesus Christ. Und durch meinen Ankläger Jesus Christus. It says by the righteousness of our God. Das heißt durch die Gerechtigkeit unseres Gottes and through our Savior Jesus Christ. Und durch unseren Heiland Jesus Christus. Verse 2. Grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God and of Jesus our Lord. Vers 2. Gnade und Friede werde euch immer reichlicher zuteil in der Erkenntnis Gottes und Jesu unseres Herrn. It doesn't say judgment and fear. Es heißt hier nicht Gericht und Furcht. It could read this to those who have the same kind of faith. Es könnte hier auch Folgendes stehen. Denen, die den gleich kostbaren Glauben haben, based on our own righteousness, und zwar beruhend auf der eigenen Gerechtigkeit and through the accuser Jesus Christ, und durch den Ankläger Jesus Christus, judgment and fear be multiplied to you, Gericht und Furcht soll bei euch mehr werden in, the knowledge of God, in der Erkenntnis Gottes and of Jesus, your master, und Jesus, eures Herrn, your dictator. It doesn't say that. Nein, so heißt es hier nicht. It says grace and peace be multiplied. Es heißt hier, die Gnade und der Friede sollen vermehrt werden. You know, I have relatives in Slovakia. I have this tante there, this aunt. Also ich habe in der Slowakei Verwandte und da ist eine Tante. Her name's Teta Rose, you know. Sie heißt Tante Rose. Now I bought Teta Rose is as wide as she is tall, you know. Also sie ist ungefähr so breit wie hoch. And I bought her an I bought her a winter jacket last year for Christmas. Und ich habe letzten Winter eine Winterjacke gekauft zu Weihnachten. And I bought an extra large. Ich habe eine extra, also extra große gekauft. I took it to her as a gift. Und habe ihr das als Geschenk gebracht. And that extra large, I mean, just there was still another 50 centimeters that didn't close, you know. Und diese Übergröße hat dann noch immer 50 Zentimeter gefehlt. She laughed so hard as she put it on, you know. Und die hat dann so sehr gelacht darüber, als sie es anprobiert and she hat. She calls me Robusch. Und sie sagt zu mir Robusch. And when I knock at the door, you know, or Klinger. Wenn ich dort anklopfe bei ihnen. And she sees me, she screams. Und die sieht mich, dann schreit sie auf. And she says, Robusch, Robusch. Und ich schreit ganz laut. And she hugs me like she's gonna break my back. Und dann umarmt sie mich, so bricht mir fast das Rückgrat. And nobody would believe at the pitch that this woman can talk at. The pitch that. How loud she can talk. Also keiner kann sich vorstellen, wie laut sie eigentlich sprechen kann. But when I come there, it's grace and peace. Aber wenn ich dorthin komme, da geht es um Gnade und Frieden. Because I'm her husband's brother's son. Weil ich bin der Sohn ihres Ehemanns. I'm the nephew. Also der Entschuldigung. I'm her nephew. Also ich bin ihr Neffe. I'm in the family. Ich bin einer von der Familie. And it's, I mean, she throws everything on that table. Und die wirft einfach alles auf den Tisch. It's just grace. Aber einfach Gnade. It's because I'm in the family. Weil ich eben von der Familie bin. And it's just anything she has, she puts it on that table. Und alles, was sie da hat zu Hause, das wird auf den Tisch, also wird aufgedeckt. Anything she can do. Alles, was sie nur tun kann. And number two, there's peace. Und Punkt zwei, es gibt Frieden. Because she says, just relax. Sie sagt einfach, entspann dich. She's serving and running around that kitchen, turning over pork chops and everything possible. Und sie läuft da herum in der Küche ganz geschäftig und serviert einfach. And she keeps saying to me, you just stay there. Und sie sagt dann zu mir immer wieder, du bleib da sitzen. You just relax. Du entspann dich. You need anything? Brauchst du irgendwas? Yeah, I'll get up. No, you don't get up. Nein, bleib sitzen. No, you just relax. Entspann dich. And this is God's attitude toward us. Und solch eine Einstellung hat Gott auch uns gegenüber. Grace and peace be multiplied. Gnade und Friede sollen vermehrt werden. I want you to relax. Ich möchte, dass ihr euch entspannt. And I want you to learn to relax more. Und ich möchte, dass ihr das lernt, euch noch mehr zu entspannen. Because all that I am, weil alles, was ich bin, is toward you. Ist also euch gegenüber. All of my holiness, alles, was meine Heiligkeit my power, betrifft, meine Macht, all of my knowledge, alle meine Erkenntnis, all of my love and mercy, meine Liebe und Barmherzigkeit, it's all toward you. Alles das ist auf euch gerichtet. So just relax. Also entspann dich. Grace and peace be multiplied to you. Gnade und Friede werde euch immer reichlicher zuteil. Now verse 3. Vers 3. Let's slow it down a little bit. Bisschen langsamer. Now watch, seeing that his divine power, da seine göttliche Kraft, stop right there and go to Romans chapter 1. Halten wir hier kurz inne und gehen wir zu Römer 1. His divine power, seine göttliche Kraft. And let's read Romans 1 verse 19. Lesen wir Römer 1, 19 and 20. Und 20. Because that which is known about God is evident within them, for God made it evident to them. Weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, denn Gott hat es ihnen offenbart. Here's the verse. For since the creation of the world, his invisible attributes and his eternal power. Denn sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird seit der Schaffung der Welt, yeah, his eternal power and divine nature have been clearly seen, being understood through that which has been made. Also sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit wird seit der Schaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen. So we're talking about a lot of power here. Sie besprechen von viel Macht hier. We are talking about power that can speak the universe into existence. Sie sprechen von Macht, die das Universum quasi in seine Existenz ruft. Let's not underestimate the name El Shaddai. Lasst uns den Namen El Shaddai nicht unterschätzen. Almighty God. Allmächtiger Gott. He could speak this universe into existence. Er sprach und dieses Universum existierte. Isaiah says that the Lord holds the universe, he sees it like the span of his hand. In Jesaja lesen wir, dass Gott das Universum in seiner Handspanne hält und misst. From his tip of his pinky to his thumb, that's how he sees the universe. Vom kleinen Finger zum Daumen hinüber misst er das Universum. We're talking about Almighty God. Wir sprechen vom allmächtigen Gott. And seeing his divine power. Und wir sehen, also seine Kraft, seine göttliche Kraft. Has granted to us everything. Seine göttliche Kraft uns alles. Pertaining to life and godliness. Zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt hat. Let's stop right there. Two things. Halten wir hier inne. Zwei Dinge. He's provided everything in two areas. Er hat uns alles geschenkt, und zwar in Bezug auf zwei Dinge. In life and godliness. In Bezug auf unser Leben und der Gottseligkeit. Through creation and salvation. Durch die Schöpfung und durch die Errettung. What do we lack in life? Was mangelt es uns denn im Leben? He gave us a gigantic universe. Er hat uns ein gigantisches Universum geschenkt. Sun, moon, stars. Sonne, Mond, Sterne. He gave us all of nature. Er hat uns die gesamte Natur geschenkt. Animals and insects. Die Tiere und die Insekten. Dogs and cats and birds and fish. Die Hunde, die Katzen, Fische, Vögel. Vegetation, fruit. Vegetation, Früchte. The air, the water, the sun rays. Luft, den Sonnenaufgang. He gave us our human body. Er hat uns unseren menschlichen Leib geschenkt. Our skeletal system. Unser Skelett. 200 different bones, over 200 different bones. 200, mehr als 200 verschiedene Knochen. Our musculatory system. Unser muskuläres System. Over 600 different muscles. Mehr als 600 verschiedene Muskeln. Our digestive system. Unser Verdauungsorgan. Our respiratory system. Unser respiratorisches System. Our circulatory system with all the blood vessels. Das ganze zirkuläre System, die Blutgefäße. I read today that if you connect all your blood vessels together, ich habe heute darüber gelesen, wenn du all die Blutgefäße miteinander verbindest, they will go 97,000 kilometers. Dann wären das 97,000 Kilometer. And the circumference of the earth is 40,000 plus. Und der Umfang der Erde ist eigentlich mehr als 40,000 Kilometer. So my blood vessels could go around the earth 2.5 times. Also meine ganzen Blutgefäße würden die Erde zweimal umrunden, mehr als zweimal. Unbelievable. Unglaublich. My reproductive system. Mein reproduzierendes System. My nervous system. Das Nervensystem. Then my organs like my brain. Dann die Organe, so wie das the Gehirn. The eyes, the ears. Die Augen, die Ohren. God has given us everything pertaining to life. Gott hat uns alles geschenkt, was zum Leben dient. What do we lack? Was fehlt uns daher? Satan has brought sin into the world through one man. Satan hat die Sünde in die Welt gebracht durch einen Menschen. And because of that, all of creation is groaning. Und aufgrund dessen stöhnt die ganze Schöpfung mit. Turn with me to Romans chapter 8. Blättert mit mir zum Römerbrief Kapitel 8. We can read it in Romans 8, starting with verse 18. Wir können Römer 8, 18 lesen. And this is going to change shortly when the Lord comes. Das wird sich sehr bald ändern, wenn der Herr wiederkommt. For I consider that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory that is to be revealed in us. Denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. For the anxious longing of the creation. Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung, it waits eagerly for the revealing of the sons of God, wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. For the creation was subjected to futility, denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden, not willingly, but because of him who subjected it, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, that the creation itself also will be set free from its slavery to corruption, so dass auch selbst die Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit freigemacht werden wird, into the freedom of the glory of the children of God, zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. For we know that the whole creation groans and suffers the pains of childbirth together until now. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Geburtswehen liegt bis jetzt. God cursed the ground for Adam's sake. Gott hat die Erde verflucht wegen des Adams. Because sin had entered the world. Weil die Sünde in die Welt getreten war. And God made it more difficult for Adam to live this life. Und Gott hat das Leben für Adam schwieriger gemacht, so that he would need God all the more. So dass er Gott umso mehr brauchen sollte. And God provided everything for us. Aber Gott hat alles für uns vorgesorgt. I can breathe. Ich kann atmen. My body will compensate. Mein Körper, er wird das kompensieren. My mind can focus on so many different things at the same time. Mein Verstand kann sich auf so viele Dinge zur selben Zeit konzentrieren. It's unbelievable how the human brain can function. Es ist unglaublich, wie das menschliche Gehirn arbeitet. And how the eye can focus and refocus so quickly. Und wie sich das Auge so schnell einstellen kann auf Dinge. How I can be driving down the autobahn at 130 kilometers per hour. Wie ich mit 130 km/h auf der Autobahn fahren kann. Then come to Germany and get it up to 200. Und dann fahre ich nach Deutschland raus und dort steige ich auf 200. Be listening to the radio. Hör mir das Radio an. To the music, talking to someone. Die Musik und ich spreche gleichzeitig mit jemandem. Kids screaming in the back. Die Kinder schreien rückwärts im Rücksitz. An airplane flying by. Ein Flugzeug fliegt da drüber. And a McDonald's on the left. Und links ist der McDonald's and zu my sehen. Mind is comprehending all of this. Und mein Verstand nimmt all das auf. And it's filtering it. Und filtert das. And it knows exactly what to listen to. Und weiß ganz genau, wo ich jetzt zuhören soll. It's interesting, I'm in a store with my wife and there's a lot of noise. Es ist schon interessant, ich bin in einem Geschäft mit meiner Frau und da gibt es sehr viel Lärm. I can hardly hear anything. Ich kann kaum was verstehen. And all I have to say is, "Hun." Und alles, was ich aber sagen muss, ist einfach, Liebling. And she hears it. Und sie hört das. Like 30 meters away. Wenn sie auch 30 Meter entfernt ist. She turns. Sie dreht and sich it wasn't even loud. Und es war nicht einmal laut. It's amazing how the brain works. Es ist interessant, wie das Gehirn arbeitet. He provided everything. Er hat alles vorgesorgt. For life. Für das Leben. And number two, und for godliness. Zur Gottseligkeit. God has provided salvation. Gott hat uns die Rettung geschenkt. Creation was a gift from him. Die Schöpfung war eine Gabe Gottes. Grace and peace to creation. Gnade und Friede durch die Schöpfung. You don't pay for the air. Du zahlst nicht für die Luft. If we had to pay rent for the sun, wenn wir eine Miete zahlen müssten für die Sonne. Okay, Earth, Earth, Earth. Okay, Erde, Erde, hear Erde. The word of the Lord. Hört das Wort Gottes. Two more months and no more sun. Noch zwei Monate und dann gibt's keine Sonne mehr. I will require $1 billion a month rent. For the sun. Ich werde im Monat $1 Milliarde als Miete verlangen für die Sonne. And that's a good deal. Das ist ein gutes Geschäft. Because next year it's going to go up to $1 billion a day. Weil im darauf folgenden Jahr wird es bereits 1 Milliarde pro Tag sein. Two years later, I will be charging you €1 billion for every hour the sun burns. Und danach wird es 1 Milliarde Euro für jede Stunde kosten. What would we do? Was würden wir da machen? What would happen if suddenly the sun just started darkening? Was wäre los, wenn die Sonne plötzlich verfinstert wäre? Could we pay for creation? Könnten wir zahlen für die Schöpfung? If the stars started moving? Wenn sich die Sterne bewegen würden? What could we pay God? Was könnten wir Gott schon zahlen? Nothing. Nichts. He granted everything to us. Er hat uns alles geschenkt. All we can do is in science is try to figure out what God did. Alles, was wir tun können, ist durch die Wissenschaft erkennen, was Gott gemacht hat. We don't add anything to it. Aber wir fügen dem nichts hinzu. Just trying to figure out what, how does this work? Wir versuchen einfach herauszufinden, wie das funktioniert. Thousands of years of trying to figure it out and accidentally stumbling upon some mystery. Und seit tausenden Jahren wird das versucht und dann stolpert man zufälligerweise über gewisse Geheimnisse. He's also provided everything for godliness. Er hat auch alles für unsere Gottseligkeit bereitgestellt. Through the true knowledge of him who called us. Durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat. He's provided his righteousness. Er hat seine Gerechtigkeit zur Verfügung gestellt. His forgiveness. Seine Vergebung. His peace. Seinen Frieden. He's provided everything. Er hat uns alles gegeben. If you can think of one thing that he has not provided, wenn euch eine Sache nur einfällt, mit der er nicht vorsorgt, then write it down on a piece of paper, dann schreibt das nieder auf einen Zettel and give it to me, und gebt mir diesen Zettel. And I'll pray tonight and ask him why. Und ich werde heute Abend beten und werde ihm fragen, warum das but ist. He says he's provided everything. Aber es heißt, er hat uns alles geschenkt. There's nothing that we lack. Es gibt nichts, was uns mangelt. And look at verse 4 now. Und nun Vers 4. Well, let's finish verse 3. Through the true knowledge of him who called us by his own glory and excellence. Vollenden wir zuerst den Vers 3 hier. Durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend. Two things here. Zwei Dinge. Who God is and what God does. Wer Gott ist und was er tut. And God has called us to himself. Gott hat uns zu sich berufen. By his glory. Durch seine Herrlichkeit. Through the glory of creation in Romans 10. Durch die Herrlichkeit der Schöpfung in Römer 1,10. Psalm 19. Psalm 19. And all the glory speaks, all the earth speaks of God's glory. Und die gesamte Erde ist ein Zeugnis für die Herrlichkeit Gottes. He's called us to himself by who he is. Er hat uns für sich selbst berufen durch das, wer er ist. Psalm 34, taste and see that the Lord is good. Psalm 44, schmecket und erkennt, dass Gott gut ist. You look at the flowers. Schaut euch die Blumen an. You look at the little kitty cat. Schaut euch die little Katze. Die Katzen, die kleinen. You look at the little dog. Die kleinen Look Hunde. At all the little animals and flowers. Schaut euch die kleinen Tiere an, die ganzen and the Blumen. Lord would say, even Solomon in all of his glory was not arrayed like one of these lilies. Und der Herr sagte aber, sogar Salomon in all seiner Herrlichkeit, er war nicht gekleidet wie diese Blumen. There's 6,000 different kinds of butterflies in the world today. Es gibt über 6,000 verschiedene Schmetterlinge in der Welt. And if all of us tried to paint a butterfly's wing. Und wenn wir alle versuchten, einen Flügel eines Schmetterlings zu zeichnen, probably wouldn't be 20 different kind in this room. Vielleicht wären da nicht wären da bloß 20 verschiedene in diesem Raum. And God has made 6,000 different kinds. Und Gott hat 6,000 verschiedene geschaffen. Unbelievable. Unglaublich. And through his glory he's called us to himself. Und durch seine Herrlichkeit hat er uns zu sich selbst and berufen. Through his excellence, those are the things that he's done. Und durch seine Tugend, da ist die Rede von den Dingen, die er gemacht hat. All through history, die ganze Geschichte über. He's testified of his reality. Ist von seiner Realität Zeugnis abgelegt worden. Of the Red sea, zum Beispiel das Teilen des Roten the Meeres. Ark of Noah, die Arche Noah. The coming of the Lord Jesus, das Kommen des Herrn Jesus. In verse 4, Vers 4. For by these, durch die, by his glory, nämlich seine Herrlichkeit, by all he's done and does, bei all dem, was er getan hat und noch immer tut, for by these, durch die, and here it comes, he has granted to us his precious and magnificent promises. Durch die er uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat. So that by them, damit ihr durch sie, that means through these promises, das heißt durch diese Verheißungen, you may become partakers of the divine nature. Da werdet ihr Teilhaber der göttlichen Natur. And that's a perfect definition of the word epignosis. Und das ist eine vollkommene Definition des Wortes Epignosis. We talked about it last week. Gnosis, epignosis. Wir haben von dem letzte Woche gesprochen, die zwei Begriffe, Gnosis und Epignosis. 2 weeks ago, Pastor Bill Alexson explained it. Vor zwei Wochen hat Pastor Bill Alexson darüber gesprochen Gnosis und erklärt. Is I know something. Gnosis bedeutet, ich weiß etwas. I know Mary Prokop. Ich kenne die Mary Prokop. That's what he said. Das hat er als Beispiel gebraucht. Or I know her. Oder ich kenne sie. I mean, I know her. I have had exchange with her. Also ich kenne sie wirklich. Ich habe sie erlebt. I just don't know about her. Ich weiß nicht bloß etwas über sie. But I know her. Sondern ich kenne sie wirklich. And this is what it's talking about. Und davon ist hier die Rede. We want to get into the experiential knowledge of God. Wir wollen in diese erfahrungsmäßige Erkenntnis Gottes eintreten. Ich möchte ihn kennenlernen. That's what this life is all about. Und darum geht es ja in diesem Leben. I want to know him. Ich möchte ihn kennenlernen. Situations don't matter, but to know him. Ganz gleich, welche Situationen, ihn kennenlernen. There was a guy in prison somewhere in Eastern Europe. Da gab es einmal einen Mann in einem Gefängnis in Osteuropa. He was an old man. So ein alter Mann. And the soldier said to him. Und der Soldat hat zu ihm gesagt, he said, old man, what is God like? Alter Mann, wie schaut denn Gott aus? Oder wie ist er? Yeah, tell me what he's like. Wie ist er denn? And the old man just kind of stared and thought. Und der alte Mann hat dann ein wenig vor sich hingestarrt und nachgedacht. See, the soldier was the guard. Dieser Soldat war der Wächter. And the old man looked at him and said, und der alte Mann hat dann auf ihn geblickt und hat gesagt, you know what God's like? Weißt du, wie Gott ist? He's just like me. Er ist so wie ich. And that young soldier, dieser junge Soldat, said, "If God is like you, hat dann gesagt, wenn Gott so wie du ist, then I want to know him." Dann möchte ich ihn kennenlernen. And they prayed together to know him. Und dann haben sie gemeinsam gebetet, dass er ihn kennenlernt. A partaker of the divine nature. Ein Teil der göttlichen Natur. This is amazing. Das ist erstaunlich. I am a partaker of the divine nature. Ich bin Teilhaber der göttlichen Natur. That means Christ is in me. Das heißt, Christus ist in that mir. That means people who come in contact with me come in contact with God's nature. Das heißt, Leute, die mit mir Kontakt haben, haben auch Kontakt mit dem Wesen Gottes. This is what Christianity is all about. Und darum geht's ja in der Christenheit. 2 Corinthians 4:12. 2. Korinther 4:12. Death works in me. Der Tod wirkt in mir. But Jesus is manifested to you. Aber Jesus wird für dich manifest. Through me. Durch mich. This is a miracle. Das ist ein Wunder. And this is how it works. Und das funktioniert folgendermaßen. Through these great promises. Durch diese großen Verheißungen. And we'll read one last phrase. Having escaped the corruption that is in the world by lust. End of verse 4. Die ihr dem Verderben, das durch die Begierde in der Welt ist, entflohen seid. Let's read verse 4 all together. Lesen wir nochmals den Vers 4. For by these he has granted to us precious and magnificent promises. Durch die er uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat. So that by them you may become partakers of the divine nature. Damit ihr durch sie Teilhaber der göttlichen Natur werdet. Having escaped the corruption that is in the world by lust. Die ihr dem Verderben, das durch die Begierde in der Welt ist, entflohen seid. And this is how we stumble. Und so straucheln wir. There's lust. Es gibt die Begierde. There's corruption in the world. Es gibt Verderben in der Welt. And this word for corruption is not like the word that we use for the mafia. There's corruption there. Und das Wort, das hier für Verderben steht, ist nicht dasselbe, das auch für die Mafia verwendet wird. It's not like we say there's corruption in the government. Wenn wir also sagen würden, es gibt Korruption in der Regierung. This word corruption means to decay. Dieses Wort bedeutet verderbliches Verderben, word, right? It wears away. Das heißt, es wird einfach, ja, es verfault, es wird schlecht. It's like a potato, it rots. Das ist wie bei Kartoffeln, die verfaulen. It means it's verrotten. Temporal. Das heißt, das ist nur zeitlich. It's corruptible. Es ist korrupt. It doesn't last. Das dauert nicht ständig an. And there's corruption in the world. Und es gibt dieses Verderben in der Welt. But not the corruption like immorality and all this only. Aber nicht bloß Korruption, so wie die Unmoral. But the corruption that's in the world is this. Sondern das Verderben in der Welt ist Folgendes. I invest my time, ich investiere meine Zeit, my energy, meine Energie in something that means nothing. Für etwas, das eigentlich nichts bedeutet. In something that doesn't last. Für etwas, das nicht andauert. The only thing that will last is God's will. Das Einzige, was andauert, ist der Wille Gottes. Heaven and earth will pass away, but his words will never pass away. Himmel und Erde werden vergehen, aber seine Worte werden nicht vergehen. This word lust. Dieses Wort Begierde. Is passion. Das ist Leidenschaft. Or desire. Oder der Wunsch. And the world offers me all kinds of things. Und die Welt, sie offeriert mir alle möglichen Dinge. To do with my time. Was ich mit meiner Zeit tun kann. To do with my energy. Was ich mit meiner Energie tun kann. All kinds of stuff I can invest in. Alles Mögliche, wo ich meine Energie investieren kann. And it's basically this. Und im Grunde genommen geht es um Folgendes. It's my will, not thine. Mein Wille ist es und nicht dein Wille. That's lust. Das ist Begierde. It's my will, Lord, not yours. Mein Wille, Herr, nicht dein Wille. I could will to be a missionary in Africa and it's not God's will. Ich könnte schon wollen, Missionar in Afrika zu sein, aber es ist nicht der Wille Gottes. It's lust. Das ist Begierde. Maybe I want to be a pastor and it's not God's will. Vielleicht möchte ich Pastor werden, aber es ist nicht der Wille Gottes. That's lust. Das ist Begierde. Maybe I want to do something noble. Vielleicht möchte ich was ganz Nobles tun. I want to give all my money and give it to the poor. Ich werde all mein Geld hergeben für die Armen. And it's not God's will. Aber es ist nicht im Willen Gottes. God doesn't indicate that. Gott merkt das gar nicht. God says, I'm not telling you to do that. Er sagt, ich sag dir nicht, jetzt, du sollst das tun. Give it all and be a beggar. Ich sag nicht, gib alles her und sei dann ein Bettler. But I want to do that. Aber ich möchte das tun. No, do my will. Nein, tu meinen Willen. Listen to my voice. Hör auf meine Stimme. To obey is better than sacrifice. Gehorsam ist besser als Opfer. 1 Samuel 13, 22. Saul, to obey is better than sacrifice. Saul, Gehorsam ist besser als das Opfer. Listen to my voice. Hör auf meine Stimme. Well, I want to do something for you. Nun, ich möchte was tun für dich. No, listen to me. Nein, hör mir zu. No. I want to go to India and start a school. Ich möchte nach Indien gehen, möchte dort eine Schule gründen. It's not my will. Das ist nicht mein Wille. That is also lust. Das ist auch Begierde. Anything that is against His will for me. Alles, was gegen seinen Willen für mein Leben and the, ist. This world is full of it. Und diese Welt ist voll mit Dingen dieser Art. And this is where corruption comes in. Und da kommt das Verderben herein. If you flip over to Galatians chapter 6, wenn ihr zum Galaterbrief Kapitel 6 geht, begin to wrap it up. Da wollen wir das corruption. Nochmal. Korruption, Verderben. That which decays. Das, was vergeht. Verse 7. Do not be deceived. Irrt euch nicht. Do not be deceived. Irrt euch nicht. God is not mocked. Gott lässt sich nicht verspotten. I'm really getting away with a lot. Ich komme schon durch mit vielen Dingen. I mean, I used to think that God knew a lot of stuff, but He doesn't even seem to be awake. Ich habe immer gedacht, Gott, er merkt schon viel, aber er scheint nicht mal wach zu sein. I mean, I used to go to Bible study. Ich meine, ich habe so Bibelrunden besucht. I used to even memorize the scripture. Ich habe sogar Schriftstellen auswendig gelernt. How naive I was. Wie naiv ich da war. Oh boy, where is God? Come on. Also, wo ist denn Gott? Come on. I mean, it says in the Word, don't commit adultery, but. Ich meine, im Wort steht ja, begeh keinen Ehebruch, aber that's old fashioned. Come das ist on. Doch altmodisch. Not for today. Aber doch nicht heute. I mean, come on, the stuff about not committing fornication and all that stuff. Oder das Ganze damit Unzucht und so, das. This book is so old fashioned. Das ist so altmodisch. And drunkenness and all that kind of. Und Trunkenheit und so. Okay. It's ridiculous. Komm, das ist doch lächerlich. Don't be deceived. Irrt euch nicht. God is not mocked. Gott lässt sich nicht verspotten. And here it is. For whatever a man sows, denn was ein Mensch sät, this he will also reap. Das wird er auch ernten. For the one who sows to his own flesh, denn wer auf sein Fleisch sät, will from the flesh reap corruption. Wird vom Fleisch Verderben ernten. The one who sows to the Spirit, wer aber auf den Geist will sät, from the Spirit reap eternal life. Wird vom Geist ewiges Leben ernten. One scholar said eternal blessings. Einer der Schriftgelehrten sagt hier ewige Segnungen. Right? Eternal life of blessings. Ein ewiges Leben voller Segnungen. What am I sowing? What am I going to reap? Was sähe ich? Was werde ich ernten? God has given us everything. Gott hat uns alles gegeben. He's given us promises. Er hat uns Verheißungen geschenkt. Of his peace, seines Friedens. Of his power, seiner Kraft. Of his presence, seiner Gegenwart. Of his joy, seiner Freude. Of his blessings, seiner Segnungen. Seek ye the kingdom of God first and his righteousness. Sucht zuerst das Königreich und seine Gerechtigkeit. And everything will be added to you. Und alles andere wird hinzugefügt werden. Everything. Alles andere. Seek my kingdom first. Sucht mein Königreich zuerst. But people don't do it. Aber die Leute tun's nicht. They're not interested. Sie haben kein Interesse. My life's too short. Mein Leben ist zu kurz. No, I'm not going to do that. Nein, das werde ich nicht machen. Be religious? Religiös sein? Come on. Geh, komm. Everything will be added. Everything. Alles andere wird hinzugefügt werden. Seek my kingdom first. Such zuerst das Königreich und meine Gerechtigkeit. I have to make a decision right there. Da muss ich nun eine Entscheidung treffen. Are these promises really true? Sind diese Verheißungen wirklich wahr? Are they magnificent? Sind die machtvoll and precious? Und kostbar? Will I follow his will or my will? Werde ich seinem Willen nachgehen oder meinen? Well, you're making me uncomfortable. Nun, das ist nicht so angenehm jetzt für mich. I'll think about it. Ich denke mal drüber nach. Don't call me, Pastor Rob, I'll call you. Und ruf mich nicht an, Pastor Rob, ich werde dich anrufen. And the person goes and sows their energy and time and abilities into the world. Und diese Person geht dann weg und sie sät ihre Zeit, ihre Energie und alle Fähigkeiten in Bezug auf die Welt. They do their will. Sie machen dann ihren Willen. And it may be something great like building the Golden Gate Bridge. Und das kann was ganz Großartiges sein, zum Beispiel die Golden Gate Bridge Brücke bauen. It may be something noble like starting a university. Oder etwas ganz Nobles, eine Universität gründen. It may be even becoming part of the Peace Corps and going to Africa and helping poor people. Es kann sogar sein, dass ich dann Mitglied des Friedenskorps wäre in Afrika und dort armen Menschen helfe. Or it may be becoming part of the mafia. Ich werde Teil der Mafia. A greedy businessman. Ein ganz gieriger Geschäftsmann. A womanizer. Einer, der sich mit Frauen einlässt. Or a manizer. Oder eine, die sich mit Männern einlässt. Or some weirdo. Oder ein seltsamer Typ. Doing his own will. Der seinen eigenen Willen nachgibt. And his time runs out. Und seine Zeit läuft aber aus. Sie ist and when he stands before God. Und wenn dann vor Gott steht. Everything was corruptible. Dann war alles verderblich. That's like I have $100,000. Das ist so wie wenn ich $100,000 that I inherit from my mother. Die ich geerbt habe von meiner Mutter. And then I say to my wife. Und dann sage ich zu meiner Frau. Do you know that $100,000 that I have? Weißt du noch, ich habe da $100,000 gehabt. That I had. Die ich hatte. Well, just come with me. Nun komm mal mit mir. And just look out this window here. Und schau mal da raus beim Fenster. Look. Schau mal. You see all those trucks out there? Siehst du all die Lastwagen da draußen stehen? Well, I was down the Nashmart just today. Nun, ich war da beim Naschmarkt heute. And there was this big sale on tomatoes. Da gab es einen riesen Abverkauf in Bezug auf Tomaten. They were 90% off. Die waren 90% verbilligt. And I just bought 15 truckloads. Und ich habe 15 Lastwagen davon gekauft. It only cost me 25,000 Euro. Ich habe nur 25.000 Euro dafür bezahlt. But I'm not finished yet. Aber es ist noch nicht alles. Moment. The potatoes were 95% off. Die Kartoffeln waren 95% billiger. I bought the whole trainload of it. Ich habe die ganze Zugsladung gekauft. Only cost me 50,000 Euro. Habe nur 50.000 Euro dafür bezahlt. I'm not done yet. Aber es ist noch nicht alles. The apples were 97% off. Die Äpfel waren 97% billiger. I bought the whole warehouse. Das ganze Lagerhaus habe ich gekauft. We're rich. Wir sind reich. We're filthy rich. Wir sind unglaublich reich. Aren't you proud of me? Bist du nicht stolz? Do you know how much all that's worth? Weißt du denn nicht, wie viel das alles jetzt wert ist? I spent $100,000. $100,000 habe ich dafür ausgegeben. Not even 100,000 Euro. Nicht einmal 100.000 Euro. And all that is worth? Take a guess. Und nun, was glaubst du, was das alles wert ist? 1 million? Eine Milliarde? Try again. Versuch's nochmal. 2 million? Also 2 Millionen? You're kidding me. Na, du machst deinen 3 Spaß. 3 million? 3 Millionen? We're not even close. Noch nicht einmal in der Nähe. 10 million? 10 Millionen? That stuff out there is worth 25 million euro. Das da draußen alles ist 25 Millionen Euro wert. And I bought it all for 100,000. Und ich habe es für 100.000 eingekauft. Aren't I a smart one? Bin ich nicht ein ganz ein Gescheiter? And what are you gonna do with it? Und was machst du jetzt mit dem? Who's gonna eat it? Wer wird das essen? And how long will it last? Und wie lange wird das da sein? This is the word corruptible. Das ist das Wort verderben. So what? Na, und? You spent your life and you're a millionaire. Du hast dein Leben verbracht und bist Millionär. All it is potatoes. Das ist wie Kartoffeln. It's just tomatoes and apples. Das ist wie Äpfel und Tomaten. You know the house I built? It's incredible. Weißt du, das Haus, das ich gebaut habe, das ist unglaublich. You know the house I'm building, it's worth millions. Weißt du, das Haus, das ich baue, das ist Millionen wert. And just think of every brick that goes in is like a tomato. Aber denk dir mal, jeder Ziegel, der da gesetzt wird, ist wie eine Tomate. It's all corruptible. Ist alles verderblich. Why? Warum? The only thing that's not corruptible. Das einzige, was nicht verderblich ist, is his will. Ist sein Wille. And we escape the corruption of the world. Und wir entgehen diesem Verderben in der Welt. That means the temporalness of it. Das heißt diese Zeitlichkeit des. That means investing my time, energy, finances. Das heißt meine Zeit, meine Energie und meine Finanzen in etwas zu investieren. In something that will end at the grave. It's over. Das einfach mit dem Grab dann zu Ende ist. Das ist vorbei. My father. Mein Vater was this unbelievable Tischler. Was ein unglaublicher Tischler. He was so talented. Der war so talentiert. And everyone marveled at the things he made. Und jeder hat gestaunt über die Dinge, die er gemacht hat. He just had one problem. Aber er hatte bloß ein Problem. He was very difficult to get along with. Es war sehr schwierig, mit ihm auszukommen. He had a temper. Er war sehr temperamentvoll. And he was angry all the time. Er war immer zornig. And impatient. Und ungeduldig. And 95% of what he knew. Und 95% dessen, was er wusste, went to the grave with him. Hat er ins Grab mitgenommen. The little bit that I know. Das wenige, was ich weiß. The little bit I can do with my hands. Das wenige, was ich mit meinen Händen schaffen kann. It's about 5% of what my father knew. Das ist vielleicht 5% dessen, was mein Vater wusste. And he took it to the grave. Der hat es aber ins Grab mitgenommen. It was corruptible. Das war verderblich. So what will I do with my time? Also was mache ich mit meiner Zeit? We escape this whole system of sowing and reaping corruption. Wir werden diesem ganzen System des Säens und Erntens von Verderblichen entgehen. Through his promises. Durch seine Verheißungen. Seek ye first the kingdom of God. Suche zuerst das Königreich Gottes. Trust in the Lord with all your heart. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen. Proverbs chapter 3 verse 5. Sprüche 3 Vers 5. Do not lean on your own understanding. Vertraue nicht auf dich selbst. But acknowledge the Lord in all your ways. Sondern erkenne den Herrn auf allen deinen Wegen. He will make your path straight. Er wird deinen Weg ebnen. That's how I escape the corruption. So entgehe ich diese Verderben. I look at the world. Ich schaue auf die Welt. I look at the promise. Ich schaue auf die Verheißung. Look at the world. Ich schaue mir die Welt an. I look at the promise. Ich schaue mir die Verheißung an. I look at the possibilities. Ich schaue mir die Möglichkeiten an. I look at the promises. Ich schaue auf die Verheißungen. And I say, not my will. Und ich sage, nicht mein Wille, but thy will be done. Sondern dein Wille geschehe. Lord, Herr, I want to be a partaker of your nature. Herr, ich möchte Teilhaber deines Wesens sein. And so I'm here on my knees. Und so bin ich da auf meinen Knien. I'm nothing. Ich bin nichts. But you gave me a promise. Aber du hast mir eine Verheißung gegeben. And I want it in my life. Und ich möchte diese Verheißung in meinem Leben I want haben. To seek your kingdom. Ich möchte dein Königreich zuerst suchen. With all of my heart. Mit meinem ganzen Herzen. Please. Bitte. I ask you. Ich bitte dich. In humility. In Demut. And a miracle happens. Und dann geschieht ein Wunder. Suddenly the Spirit of God moves in. Plötzlich kommt der Geist Gottes zum Tragen. There's a stirring of the water. Das Wasser bewegt There's sich. A stirring of the heart. Das Herz wird bewegt. Heaven starts to move. Der Himmel bewegt sich. Ezekiel chapter 1, the wheels of heaven turn. In Ezekiel 1 heißt es, die Räder des Himmels bewegen sich. And suddenly God is in motion. Und plötzlich ist Gott da. That's his grace. Das ist seine Gnade. God in motion toward me. Gottes Emotion mir gegenüber. Grace and peace be multiplied. Gnade und Friede sollen überreichlich gewährt werden. God wants to do all these things for me. Gott möchte alle diese Dinge für mich tun. And he wants me to relax. Er möchte, dass ich mich entspanne. It can't get any better than this. Es kann nicht besser werden als das. So if you're here tonight, so wenn du heute Abend hier bist, you've never received the Lord, und du hast den Herrn niemals zuvor empfangen, if you died tonight, you don't know where you'd go. Wenn du heute Abend stirbst, weißt du nicht, wohin du kommst. Pray with me. Dann bete jetzt mit the mir. Bible says this, in der Bibel heißt es Folgendes. For God so loved the world, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, that he sent his only begotten son, dass er seinen eingeborenen Sohn sandte, that whoever so dass jeder, would believe in him, der an ihn glaubt, would not perish, nicht verloren geht. And if you don't want to perish, wenn du nicht verloren gehen möchtest, but you want to be with God, wenn du bei Gott sein möchtest, pray with me right now. Dann bete jetzt mit mir. Father in heaven, Vater im Himmel, thank you for this evening, danke für diesen Abend, for who you are, für das, wer du bist, for all you've done, für alles, was du gemacht hast. And maybe there's somebody here tonight. Und vielleicht ist heute Abend jemand hier, who is praying with me. Der mit mir betet. Father, I pray that you would open their heart and fill them. Ich bete, Herr, dass du das Herz öffnest und es füllst. Pray this prayer. Bete dieses Gebet. God in heaven, Gott im Himmel, forgive me. Vergib mir. My sin. Vergib mir die Sünde. Through the blood of Jesus Christ. Durch das Blut von Jesus Christus. Forgive my sin. Vergib mir die Sünden. Through the blood of Jesus, your Son. Durch das Blut deines Sohnes Jesus. And give me your righteousness. Gib mir deine Gerechtigkeit. As a gift. Als Geschenk. I pray. Das bete ich. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.